It's the people's choice. Yes, it's number one. Attention, this recording will blow up in 5 seconds. Look in the mirror and think who you are. And when you- Das Karussell steht still. Es war die letzte Fahrt, es kam niemals ans Ziel. Hier wendet sich das Blatt, das Karussell steht still. Es war eine Himmelsfahrt, doch alles, was ich fühl, ist unser Karussell steht still. Seil war mir jemals zu hoch, keine Fesseln irgendwann mal zu eng, mit dir in meine Zauberwelt zu fliehen. Stets klatschen Menschen, Pfeifer für mich, ich habe dich gezähmt in allen Dingen, doch all dies war nur lächerlich für dich, fast hätte ich mein Gesicht daran verloren. Die Manege ist leer, das Licht geht aus.

Zeit für uns zu gehen, wenn es am schönsten ist. to it. Shake and dance, shake and dance to it. Sexy mommies in the house, shake and dance to it. Shake and dance, shake and dance to it. what? Do. This shows real intellectual muscle. Easy. Give me a beat! Das Omen Karma. Golden Oldies of the 80s. Answer. Ich dreh mich immer noch durch und denke pausenlos an dich. Zieh um die Häuser wie blöde, doch vergessen kann ich dich nicht. Hab mir ein Buch gekauft, wieder Single und allein. Dabei wollte ich doch nie mehr ohne dich sein. Ich hab doch alles schon versucht, Jolene. Hab mich betrunken mit Jack Daniels und Jim Beam. Ich hab doch alles schon versucht, Jolene. Doch ich krieg's irgendwie immer noch nicht hin. Dieses Gefühl scheint stark zu sein. Mein Herz, es brennt nicht mehr allein. Bin wie gefangen und sehe nichts mehr. Gedanken kreisen nur um dich. In deiner Welt verlieh ich mich. Bin wie benommen und wart auf die Nacht. Denn 1000 Volt spür ich unter meiner Haut. Will bei dir sein, bis der Morgen graut. In der Tiefe der Nacht wird es hell, wenn ich deine Augen seh. In der Tiefe der Nacht spür ich nur deine Seele ganz nah. In der Tiefe der Nacht. Ich gebe wir wollten nie so werden. Doch jetzt sind wir mittendrin. Es war so schön, unser Zelt auf Wasser Land. Und wir beide Hand in Hand. Und die Sterne über uns und sonst nichts, wir waren frei. Wünscht mich so oft noch zurück an diesem wundervollen Strand, in unserem Zelt auf Westerland. Ich versprech dir nichts und geb dir alles. Alles, alles. Ja, du weißt, I'm hab mich heimlich schon